Heißt es nicht, dass der Mangel an der Diskussionskultur bei Google eigentlich dadurch bestätigt wurde? Hallo zusammen, willkommen nach Smalltalkers, ich bin Leonid. Und ich bin Mustafa. Und unser heutiges Thema ist das umstrittene Memo von einem Google-Mitarbeiter. Es geht um ein Memo, das ein ehemaliger Google-Mitarbeiter, der aufgrund des Memos aus der Firma entlassen worden ist, nämlich James Damore, in dem Damore tatsächlich thematisiert, dass aufgrund bestimmter biologischer Unterschiede und Dispositionen tatsächlich Frauen in bestimmten Berufsfeldern weniger vertreten sind und wie er einige Lösungsansätze offeriert, um letztlich eine größere Vielfalt auch in Bezug auch auf den Anteil an Frauen in bestimmten Tätigkeitsfeldern im Unternehmen vorantreiben will. Das Memo wurde von vielen Seiten und in vielen Medien, fast allen Medien, thematisiert. Darüber wurde besprochen, diskutiert. Dem wurde Sexismus vorgeworfen. Aber wir wollten uns selbst damit beschäftigen. Wir haben das Memo selbst gelesen und wollen kurz für euch zusammenfassen, worum es da eigentlich geht. Und wir versuchen, ein möglichst objektives Bild zu schaffen. Die Hauptkontroverse, die sich aus dem Memo von Damore ergibt, ist, dass er feststellt, es gibt tatsächlich eine biologische Disposition von Frauen und Männern, die unterschiedlich sich auswirkt auf die berufliche Laufbahn und auf die Ausübung des Berufs. Und die Frage ist, welche sind die Unterschiede? Das erläutert er im Memo. Wie wirkt sich das charakterlich aus? Das heißt also, welche charakterlichen Unterschiede gibt es im Rahmen der Ausübung eines Berufs zwischen Frau und Mann? Wichtig hierbei ist, dass er jetzt nicht grundsätzlich sagt, jede Frau ist so geartet, im Gegensatz zu jedem Mann, der anders geartet ist, sondern dass es dann Überlappungen, Kongruenzen gibt, statistischer Art oder beziehungsweise auch in Bezug auch auf die Interessen und Veranlagungen. Es gibt aber sozusagen eine Verschiebung der Kurven, je nachdem, wie man die Geschlechter betrachtet. Das heißt also, es gibt eine eher gegebene Tendenz bei Frauen in Bezug auf Charakter und Berufswahl und eine entgegengesetzte Tendenz, nicht Absolutheit bei Männern. Und das, was er jetzt faktisch erreichen will, ist, dass es eine größere Kongruenz, die sich auch grafisch abzeichnet, ergibt zwischen den beiden Geschlechtern. Das heißt, wie können wir dahingehend arbeiten, ausgehend von den feststellbaren biologischen Unterschieden, die sich auch auf die Berufsauswahl auswirken, genauso wie auf das Ausleben und Ausüben eines Berufs, dahingehend ausmerzen, dass die Kongruenz möglichst groß oder größer wird. Das ist sein Ziel. Und er erwähnt dann die Unterschiede, sozusagen die Problemfelder und den Anschluss die Lösungsansätze, die er speziell Punkt für Punkt erwähnt, um ein Arbeitsumfeld, eine Arbeitsatmosphäre und eine Arbeitsstruktur anzubieten, die einen Höchstgrad an Kongruenz ermöglicht. Er sei betont, dass dieses Memo eigentlich relativ lange intern von Google-Mitarbeitern und in unterschiedlichen Diskussionskreisen besprochen wurde, ohne Skandal, ohne diese ganzen Hype. Darüber wurde ziemlich ruhig und objektiv diskutiert. Laut James Damore wurde das sogar teilweise ignoriert. Und erst als das Memo die Öffentlichkeit erreichte, dank einem Google-Mitarbeiter, gab es Shitstorm. Das heißt, es war eigentlich als internes Memo gedacht, es wurde geleakt, die Öffentlichkeit bekam Wind davon und die Medien beschäftigten sich dann auch aus einer etwas anderen Perspektive mit dem Memo. Nämlich mit sozusagen, also das Memo wurde sozusagen zu einem Manifest des Chauvinismus deklariert. Und weniger als das, was es eigentlich beabsichtigen sollte. Nämlich eine recht pragmatische Sicht der Dinge und eigentlich der Google-Politik dahingehend entsprach, dass man tatsächlich eine größere Vielfalt auch im Bereich Technik zwischen den beiden Geschlechtern erreichen wollte. Im Memo geht es darum, dass es in Google an der Diskussionskultur mangelt, was Diversity-Sachen angeht, und dass Google schon eine gewisse politische Stelle hat, so, sage ich mal so, progressiv, liberal orientiert. James Damore ging es darum, dass man die Situation ein bisschen verändern musste und um die ganze Arbeitsbedingungen besser zu machen. Und nachdem es öffentlich geworden ist und die Medien sich damit beschäftigen, reagierte Google relativ undifferenziert und entließ den Mitarbeiter, weil man sich von dem Memo distanzieren wollte, weil es tatsächlich genauso wie von den Medien interpretiert wurde als sexistisch und chauvinistisch, was eigentlich vom Autor nicht so gedacht war. Heißt es nicht, dass der Mangel an der Diskussionskultur bei Google eigentlich dadurch bestätigt wurde? Absolut. Das heißt also, die Reaktion zeigt das. Innerhalb einer sehr kurzen Zeit ist, ohne sich eingehend mit dem Memo zu beschäftigen, von der Unternehmensleitung, sogar vom CEO in Person, aus dem Urlaub heraus, tatsächlich eine Entlassung ausgesprochen worden und man distanzierte sich vom Memo als sozusagen ein teuflisches Machwerk. Es ist aber dennoch ein wenig verständlich, denn unabhängig davon, ob tatsächlich der Firmenvorstand oder die Mitarbeiter des entlassenen Kollegen tatsächlich das genauso sehen oder nicht, Google ist dann auch auf das Firmenimage bedacht. Und wenn die Medien weltweit das Thema fälschlicherweise so aufgreifen, wie es aufgegriffen worden ist, liegt es natürlich auch im Firmeninteresse, sich schnellstmöglichst der Sache zu entledigen, um dem Image des gesamten Unternehmens nicht zu schaden. Aber ich glaube, es ging nicht nur um die Business-Interessen, sondern auch um die politischen Gesinnungen. Ja, aber das steht ja nicht im Widerspruch zum wahren Kern des Memos, zur Kernaussage. Also, aber es steht zum Memo nicht, aber es erklärt die Reaktion darauf. Ja, nein, also die Reaktion, wenn tatsächlich von dieser politischen Ausrichtung der Betroffenen oder beziehungsweise der Unternehmensführung ausgegangen werden würde, würde es nicht im Widerspruch stehen, sofern sie sich tatsächlich mit dem Memo beschäftigen oder beschäftigt haben, das haben sie sicherlich auch, wenn sie tatsächlich dem Memo eine komplett andere Beurteilung zuteil werden ließen. Das heißt also, ich denke einfach, es spielte mehr der Faktor des Images des Unternehmens nach außen hin eine Rolle, als die tatsächliche politische Ausrichtung der Individuen, die das Unternehmen leiten. Dennoch ist es sicherlich so, das sagt auch der entlassene Damore, er empfindet sozusagen Google, auch wenn er seinen Job sehr, und ich zitiere, genossen und geliebt hat, letztlich doch auch als eine Art Echokammer. Das heißt, er spricht dann auch von der Google-Echokammer mit faktisch religiösen Zügen. Das heißt also... Also das heißt, das bestätigt das, was ich sage, dass sie eigentlich gesinnt sind. Es geht nicht um Business, es geht auch um die Ideologie. Ja, aber der Inhalt des Memos ist im Grunde genommen nichts anderes als ein Hinweis darauf, dass man die Ideale von Google eigentlich entsprechen will als Autor. Damore sagt, wie kann ich noch mehr Vielfalt wie von Google gewünscht erlangen? Okay. Das heißt also, wenn man das Memo richtig gelesen und verstanden hat, entspricht es absolut den Idealen der Unternehmensführung. Warum ist die Reaktion darauf so? Vielleicht liegt es daran, dass, dass der Vorstand von Google schon so in ihren Blasen tief ist, sodass sie auch eine freundliche und angemessene Kritik nicht mehr wahrnehmen können. Das betrifft auch die Medien, die darüber im Prinzip so eine Medienkampagne ausgelöst haben und eigentlich falsche Informationen darüber berichteten. Es gibt ein Indiz dafür, dass es vielleicht nicht so ist, wie du das schilderst, nämlich der Umstand, dass es, bevor es den Medien in den Finger kam, es intern faktisch den gesamten Unternehmen zugänglich gewesen ist. Jeder in Google kannte das Memo. Das heißt, die Entlassung, diese vollkommen überraschende, von einem Moment auf den anderen sich ergebende Entlassung des Mitarbeiters Damore ergab sich erst dann, als die Medien dieses Thema aufgegriffen haben, also die breite Öffentlichkeit. Intern war das Problem aber schon lange bekannt. So, das heißt, du schiebst die ganze Schuld daran an die Medien. Welche Schuld? Dass er entlassen wurde. Nein. Also ich das, oder dass Reaktion von Google so krass war. Nein, das heißt also, ich sage einfach, man will Schaden vom Image des Unternehmens abwenden. Ja, aber der Schaden, wie entsteht dieser Schaden? Ja, natürlich durch eine falsche Interpretation der Medien, genau. Ja. Das heißt also, sicher, gut, was heißt, wenn wir jetzt einen Schuldigen finden müssten, deswegen auch durch eine Fehlinterpretation des Dokuments oder des Memos tatsächlich Damore entlassen worden ist, dann war das sicherlich die Fehlinterpretation einiger Medien, nachdem das Dokument geleakt worden ist und nach außen gelang, außerhalb der Sphären des Unternehmens, dass die dazu führten oder was dazu führte, dass tatsächlich Damer entlassen worden ist. Vielleicht wäre Damer niemals entlassen worden, wenn das Memo intern in Google verblieben wäre. Und was denkt ihr? Findet ihr das Memo sexistisch und die Reaktion von Google angemessen? Oder denkt ihr, dass diese ganze Kritik der Medien haltlos ist und der Mann im Grunde genommen nur die Wahrheit spricht und sogar im Sinne Googles gehandelt hat? Schreibt in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, bitte abonniert unseren Kanal, drückt aufs Glöckchen, um kein neues Video zu verpassen und hinterlasst uns ein Like. Danke und ciao! Danke und ciao!